Ja, während Thomas da noch nett rumdemoliert, was auch immer das gerade war. Okay. Was ist das jetzt für nette Musik, die du uns da jetzt gerade rechtswidrig einspielst? Thomas? Ach ja, Thomas, was war das für nette Musik? Ja, und damit begrüße ich Meine, jetzt. das ist einer meiner Lieblingsplatten. Von 1989, glaube ich. Muss ich mal kurz gucken. Das muss so die Zeit rum gewesen sein. Die habe ich damals als Schallplatte gekauft. Und weil mir die so gut gefallen hat, ja, 1989. Und weil mir die da so gut gefallen hat, habe ich mir später noch die CD dazu gekauft. Und jetzt habe ich beim Aufräumen der CDs die wiederentdeckt. Und da habe ich gesagt, jetzt wirst du die mal als MP3 konvertieren und auf dein iPod Nano spielen, damit du die mal wieder hören kannst. Wobei handelt es sich? Das ist von der Gruppe No Means No, das Album Wrong. Und das wurde damals so in diese Ecke Hardcore, in der Spex war, hieß es damals sogar Jazzcore, aber das passt nicht so ganz, also so diese Ecke Fugazi und Co. Das ist also auch typisch so eine Musik, die in so einer Visions vorkommen würde. Also heute wäre das wahrscheinlich Richtung Converge, nur dass die nicht so eintönig sind, sondern die sind ein bisschen abwechslungsreicher. Da ist mehr Bass und Funk und deshalb haben die das damals Jazzcore genannt. Aha, und damit herzlich willkommen nochmal bei der neuen Rocky Drama. Hallo Thomas. 82. Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich muss da gerade mal hier nachgucken. Ja, ist die Nummer 82. 80 war ja die aus Hamburg und 81 Ja, ja. schon vor 2 Wochen. Ach ja, wir sind bei 81. Letzte 81. Mal haben wir über die Survivor Series gesprochen und heute Und sprechen davor wir. haben wir den Live-Bericht aus Hamburg gehabt, in der bekannten Nummer Ja, 80. ja, ja, ja. Ja. Wir haben Ja. 80 A und B aufgenommen und jetzt sind Ich wir kann bei mich nicht 81. daran erinnern, dass ich darüber gesprochen habe und dass du aufgenommen hast. Ja. Ja, bei 81, also letztes Mal haben wir über die Survivor Series gesprochen und diesmal wollen wir über den nächsten Pay-Per-View sprechen. Wir wollen ihn aber noch nicht reviewen, sondern previewen. Nämlich tippen. Nee, wir wollen nicht den TLC-Pay-Per-View wollen wir nicht reviewen, sondern previewen. Also tippen, einen Vorausblick auf TLC geben. Auf Deutsch, ja. Haben wir ja noch Raw und SmackDown. Ja, Thomas, dann willst du uns direkt mal über die Ereignisse von Raw SmackDown informieren. Ich kann mich bestimmt nicht an alles aus dem Kopf Das erinnern, weil ich habe Wichtigste. da keine Notiznummer. Nee, wir wollen auch gar nicht alle Match, wir wollen nur einmal die wichtigsten Dinge hier Weiß, dass erwähnen. Raw war dadurch sehr gut, dass sie einen sehr guten Guest-Host hatten. Das war nämlich der Mark Cuban. Ja. Ist ja Besitzer von diesem einen Football- oder Basketballteam. Ja, Der der hat ist sich gleichzeitig auch der Besitzer von HDNet. durchaus gut in das Ganze damit eingebracht. Ja, da laufen immer gute Kampfveranstaltungen auf seinem Fernsehsender. Also der hat auch viel mit MMA und so weiter zu tun. Und dem hat das auch sichtlich Spaß gemacht. Das war auch ganz gut. Und es gab ja mal vor, weiß ich nicht, wann war das? Vor 6 Jahren oder vor 3 Jahren oder so, gab es ja mal irgendwie so ein Pay-Per-View, wo er auch in der ersten Reihe im Publikum stand und wo dann Randy Orton ihn angegriffen hat. Und das haben sie jetzt wieder aufgegriffen. Und da hat er jetzt quasi Rache an Randy Orton genommen, indem es einen Kampf zwischen Randy Orton und Kofi Kingston gab. Und dann hat Mark Cuban sich selbst zu dem Special Referee gemacht und hat den schnellsten 3-Count aller Zeiten gebracht und damit Kofi Kingston den Sieg und die Rache an Randy Orton. Und außerdem haben sie jetzt den Kampf zwischen Randy Orton und Kofi Kingston. Da ist, glaube ich, was ist das überhaupt für ein Kampf zwischen den beiden bei TLC? Gibt es Was überhaupt denn? einen Kampf zwischen den beiden bei TLC? Zwischen welchen? Zwischen Randy Orton und Kofi Kingston? Warte mal. Meine ja. Ich muss hier gerade mal meine ganzen Fenster, die offen sind, hier ordnen. So, Also normalerweise müsste jetzt Kofi Kingston gegen Randy Orton, aber ich weiß nicht, was das dann ist. Ob das Leiter oder. ein ganz einfaches Match. Ohne jegliche. Ja, das ist vielleicht Ohne auch gar nicht so jegliches schlecht. Gimmick. Also, das Match haben sie wirklich gut aufgebaut. Dann war am Ende noch so eine, von Raw noch so eine Diskussion, die Mark Cuban geleitet hat zwischen Cena und Sheamus. Die war erst ein bisschen langweilig, das wurde dann aber am Ende ganz gut. Am Ende, genau, am Ende hatte nämlich Sheamus Cena, glaube ich, fertig gemacht. Und dann hatte, wollte Cena fertig, doch hat er auch fertig gemacht. Und dann hat er aber auch noch den Mark Cuban fertig gemacht. Und dann kamen diese ganzen Footballspieler von dem Team, was er da besitzt, rein und haben Sheamus verjagt. Gleichzeitig haben die über die ganze Raw-Sendung Videoclips von Sheamus gezeigt, wie er die einzelnen Wrestler, so wie, wie heißt er, Jamie Noble und Finley, weiß ich gar nicht, ob der dabei war, jedenfalls wie er lauter Leute zerstört hat. Also die haben den wirklich so durch die Videoclips wie so ein Monster dargestellt. Also von daher, finde ich, haben sie auch Cena gegen Sheamus gut aufgebaut. Das DX-Segment war langweilig, das war halt so typische Comedy mit Hornswoggle. War sonst noch was? War ja auch noch Handicap-Match, DX gegen Jericho. Was ist dann passiert? Ist da Big Show reingekommen? Ich glaube, da ist Big Show irgendwie reingekommen, ne? Weißt du das? Nee, weiß ich jetzt nicht. Ist mir jetzt nicht bekannt. Also irgendwie gab es ja dieses Handicap-Match zwischen Jericho und DX und ich meine, dass Big Show da irgendwie reingekommen ist und eingegriffen hat, dann weiß ich nicht. Aber ehrlich gesagt, dieses Match zwischen Jericho und Big Show und DX ist nicht so richtig, was mich jetzt groß interessiert. Also Cena Sheamus finde ich interessant aus Raw und aus Raw-Sicht und Kofi Kingston gegen Randy Orton finde ich interessant. Das ist ganz interessant, dass diesmal die Raw-Matches interessanter sind als die von SmackDown. Raw bei mir hängen geblieben ist. Ja. Hast du Raw gesehen? Nein. Hast du gar nicht gesehen? Nee. Ach so. Ich hatte angefangen, aber ich habe nicht... Naja, ich habe hier gerade noch die aktuelle... Hast du den SmackDown gesehen? Nein, habe ich natürlich dann auch nicht. Soll ich dir die Kurzfassung von SmackDown geben? Weil das sind ja die beiden Sendungen, die ich diese Woche gesehen habe. Ja. CW und TNA Impact, habe ich gesagt, das gucke ich mir diese Woche nicht an. Also SmackDown war im Prinzip eine Sendung, die kannst du auch ruhig auslassen. Da war das erste Match gut und das letzte Match. Und dazwischen drin war viel Murks, was so uninteressant war. Das erste Match hatte allerdings dann nichts mit dem Pay-Per-View zu tun, weil das war Tag-Team CM Punk mit Luke Gallows, also diesen neuen gereinigten Festes, gegen Artus und Matt Hardy. Da hat CM Punk wieder eine schöne Promo gegen das Jeff Hardy DVD-Set gemacht. Also da machen sie jetzt ordentlich Werbung fürs Weihnachtsgeschäft, aber das ist okay. Und das Match selber war recht gut. Und am Ende hat der Luke Gallows den 3-Count, ich glaube, gegen Matt Hardy geholt. Das war ein ziemlich langes Match, also das war bestimmt 10 Minuten oder so. Und das war ein schönes Tag Team Match. Aber da ist ja nichts, also CM Punk ist ja offensichtlich nicht beim Pay-Per-View dabei, ne? Oder weißt du ja ein Match, wo er dabei ist? Ne, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich muss nochmal gucken. Ich war ja nämlich gerade auf eine andere Info gegangen. Und zwar ist es jetzt offiziell, Shawn Michaels wird nach WrestleMania 26 eine viermonatige Auszeit machen. Ja, 4 Monate ist ja nicht so lang. Naja, im WWE-Universum ist... Aber nach WrestleMania? Ja, nach WrestleMania 26. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass die noch den Titel gewinnen. Gut, das ist ja eine wichtige Information. CM Punk hat, CM Punk hat bei TLC wahrhaftig kein Match. Und das letzte Match... Es sei denn, es gibt noch ein Zusatzmatch. Das letzte Match bei SmackDown, das war auch recht gut. Das war Batista gegen Rey in einem Streetfight. Das war nicht so lang, aber das war so ganz, ganz unterhaltsam. Da haben sie ganz gut gemacht. Hauptsächlich wieder wegen Rey, der hat ziemlich gut gekämpft. Am Ende, wie war denn das? Ja, am Ende hat Batista Rey dann zerstört, hat glaube ich auch gewonnen und dann kam Undertaker halt noch rein und da war halt so das, was man so kennt, das Übliche. Und da ist mir dann aufgefallen, also da haben sie dann nochmal versucht, Batista gegen Undertaker aufzubauen, aber das interessiert mich auch nicht so richtig, das Match. Und da ist mir aufgefallen, mich interessiert das ehrlich gesagt so gar nicht. Nee, Ray hat auch gar kein Match. Und dann gab es bei SmackDown, ja, bevor ich das vergesse, dann gab es bei SmackDown noch ein Segment, wo sich John Morrison als Mel Gibson in Braveheart verkleidet hat und so eine Konfrontation mit Drew McIntyre im Ring hatte und wo er quasi über Drew McIntyre und dessen schottischen Akzent und so sich lustig gemacht hat. Und dann, ja gut, es gab dann eine kleine Auseinandersetzung, aber keinen richtigen Kampf. Und das war dann quasi, um das Match zwischen McIntyre und John Morrison aufzubauen. Das war ziemlich schwach, muss man sagen. Also das war nicht lustig und dadurch ist jetzt das, habe ich jetzt kein besonders großes Interesse an dem Match zwischen Morrison und McIntyre. Das war so im Wesentlichen das, was bei SmackDown passiert ist. Okay. Das müsste ja eigentlich auch reichen, um in die Tipps einzusteigen, oder? Genau, und wir kommen direkt sind zu den ja Tipps. Sind ja heute ein bisschen unter Zeitnot. Ja, das nicht wirklich, aber... Ich weiß noch nicht, ob ich das zu gucken bekomme, weil ich bin morgen, muss ich, also ob ich TLC gucken kann, weil morgen muss ich nach Frankfurt fahren. Und ich gucke ja üblicherweise die Wiederholung am Montag abends und ich weiß noch nicht, ob ich pünktlich genug wieder da bin, um die Wiederholung zu gucken. Ich krieg's auf jeden Fall zu sehen. Also wenn du das aufnimmst, dann muss ich eventuell mal um Weihnachten rum von dir die Aufnahme bekommen, dass ich das dann gucken kann. Ist okay. WWE Tables, Letters und Shares vom 13. Dezember, der letzte Pay-Per-View im Jahr, ist im AT&T Center in San Antonio, Texas. Man sollte dazu sagen, der letzte WWE Pay-Per-View, denn es gibt ja, glaube ich, ist das nicht nächstes Wochenende noch irgendeinen komischen TNA Pay-Per-View? Ja, das interessiert aber ja keinen. Ja, mit Ausnahme von AJ Styles gegen Chris Daniels. Das könnte nämlich ein sehr gutes Match werden. Ja, ja. So, also aus der Heimatstadt von Shawn Michaels. Und wir wollen dann auch, wenn ich mir hier einmal Stift und Papier geschnappt habe, was ich jetzt getan habe, direkt anfangen zu tippen. Und wir fangen auch ganz unten an. Bei dem Match, das Tom auch schon erwähnt hatte, bei Kofi Kingston gegen Randy Orton. Ne? Soll ich anfangen? Kannst du gerne machen. Oder ich fange an. Ich tippe auf Randy Orton. Machen wir es kurz. Der sah jetzt in letzter Zeit relativ schlecht aus in der Sache gegen Kofi. Da muss jetzt so langsam mal ein Sieg kommen. Ja, auf der anderen Seite, wenn Kofi Kingston jetzt gleich wieder verliert, dann ist er im Prinzip schon wieder zurück in der Midcard. Und ich weiß nicht, wenn sie Kofi Kingston wirklich zu einem Main Eventer aufbauen wollen, das weiß ich nicht, ob sie das immer noch wollen, dann müssten sie ihn gegen Randy Orton eigentlich gewinnen lassen. Ich bin aber auch ein bisschen zwiegespalten, also eigentlich würde ich gerne auf Kofi tippen. Ich glaube aber auch, weil am Montag danach sind ja die Slammies. Und ich vermute, dass WWE zum Superstar des Jahres entweder Cena oder Orton machen möchten. Und ich denke, dann, wenn Orton das werden soll, dann können sie ihn nicht verlieren lassen. Deshalb weiß ich nicht so richtig. Aber ich tippe mal, dass wir Cena zum Superstar machen und dass Kofi gegen Orton gewinnt. Da haben wir schon den ersten Unterschied. Das ist schon mal sehr gut. Oder es gibt irgendwie so ein Disqualifikationszeug, das Legacy noch reingerannt kommt. Obwohl, das wäre ja dann auch ein Sieg für Kofi. Ja. Ja, das könnte auch sein. So, es folgt ein ECW Championship Match zwischen Christian und Shelton Benjamin. Das Ganze ist ein Ladder Match. Wir haben ja schon so einige, sehr actiongeladene Moves von Shelton Benjamin von und mit einer Leiter gesehen. Ja, also da freue ich mich drauf. Das könnte ein wirklich sehr gutes Match werden, wenn sie ein bisschen Zeit bekommen. Das hängt alles ein bisschen von der Zeit ab. Genau. Also wenn die 10 Minuten oder mehr bekommen, wird das ein gutes Match. Am besten natürlich deutlich mehr. Ich muss zuerst tippen, ne? Ja. Ich tippe auf Christian. Ja, das ist natürlich klar. Ich glaube, Shelton Benjamin werden sie den Titel wirklich nicht geben. Das wäre schon eine Überraschung. Wobei gönnen würde ich dem das wiederum ganz klar auch. Ich muss jetzt gerade mal kauen. So wieder Weihnachtskeks? Ich habe keine Weihnachtskekse mehr. Ich aber. Ich habe jetzt nämlich auch welche bekommen. Ich muss gerade mal gucken, wo die Schüssel ist. Das war nicht richtig. Da muss ich aber mal mit Oma ein ernstes Wörtchen sprechen. Ja. Ich habe festgestellt, dass es, als ich gestern beim Marktkauf einkaufen war, das ist ja interessant, dass es hier in der Keksabteilung auch Autoreifenkekse gibt. Oh. Da habe ich mir noch mal ein Paket Autoreifenkekse gekauft. Naja, Omas Kekse sind natürlich noch ein Stückchen besser. Ist klar, aber für Kaufkekse sind natürlich die Autoreifenkekse die besten. Wir können natürlich mit den selbstgemachten nicht mithalten. Ich hätte nämlich jetzt mal eine Frage zu den ECW-Geschichten. Hast du das auch gehört? Irgendwie, dass die ECW als so als eigenes Brand eingestellt werden soll? Weil der Fernsehsender aufgrund der schlechten Ratings von dem Fernsehsender soll ECW jetzt halt ein ganz neues Gesicht bekommen, und zwar dass der Jungen und Nachwuchstalente, das gibt es jetzt eigentlich auch schon mehr oder weniger, soll dann einen neuen Namen bekommen, also nicht mehr ECW, was dir auch wirklich gar nicht passt, also neuer Name und halt dann Ausrichtung auf die Nachwuchstalente, also mehr so eine Liga zwischen den großen Fernsehshows und zwischen Florida Championship Wrestling. Aber soll es denn auch eine eigene Liga werden? Weil ich habe irgendwo dann auch gelesen, es soll einem der Hauptbrands, nämlich entweder Raw oder SmackDown, dann quasi zugeordnet werden. Das weiß ich nicht. Das fände ich nämlich nicht so gut. Also die Idee, so eine Aufbauliga zu machen, finde ich gar nicht schlecht. Interessant wird dann halt, ob sie den Titel, den ECW-Titel können sie den ja dann nicht mehr nennen, ob sie überhaupt dann noch einen Titel haben. Oder ob sie sagen, nee, statt dass da irgendjemand Champion wird, kann halt der Sieger da irgendwie gewinnen, dass er von dieser unteren Liga in einer der Hauptprogramme aufsteigt. Dass sie sowas quasi als Siegprämie oder so auskämpfen. Es wird, denke ich, schon einen Titel geben. Eine Liga ohne Titel ist, finde ich, doch ziemlich unsinnig. Und da dann andauernd irgendwelche Leute aufsteigen zu lassen, naja. Wenn es eine eigene Liga wird. So, das nächste Match ist ein Women's Championship Match. Michelle McCool gegen Mickie James. Gewinnt Michelle McCool. Sehe ich genauso. Ist das auch ein Leiter-Match? Nee, ist auch ein normales Match, ne? Ja. Ganz normales Championship Match. Es folgt ein WWE Intercontinental Championship Match, auf das ich mich auch in Grenzen freue. Also, ich freue mich drauf. Ja, der Aufbau jetzt war nicht mehr so toll. John Morrison gegen Drew McIntyre. Das ist schwierig zu tippen. Aber du musst auch, glaube ich, zuerst tippen. Oder wer ist jetzt noch nicht dran? Ne, du bist dran. Du bist dran. Das ist schwierig zu tippen. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass es mit John Morrison im Moment nicht richtig weitergeht. Deshalb tippe ich mal auf Drew McIntyre, weil ich habe so ein bisschen, so wie die Kommentatoren immer über John, über McIntyre sprechen, habe ich fast den Eindruck, den wollen sie lieber schnell nach vorne bringen als Morrison. Dann mache ich jetzt den Risikotipp und tippe auf John Morrison. Ja. Ist das ein normales Match oder ist das ein Leitermatch? Das ist ebenfalls ein ganz normales Match. Das ist eigentlich blöd, aber ein Leitermatch hätten sie ja gut machen können, weil sie ja einen Champion-Gürtel haben. Der ECW-Titel hat aber auch einen Champion-Girl, ne? Ja, klar. Und zwei Leiter-Matches auch wieder dumm, ne? Ja gut, die haben ja fast nur Gimmick-Matches. Ja, aber ja nicht zweimal Tables-Match oder zweimal Leiter-Match. So, WWE Unified Tag Team Championship Tables, Ladders and Chairs Match. Chris Jericho und Big Show gegen DX, also Shawn Michaels und Triple H. Ich tippe mal darauf, dass DX zum ersten Mal den... Achso, ich bin ja gar nicht dran mit Chicken. Doch, red mal ruhig weiter. Nee, du bist dran. Nee, dass die Ex zum ersten Mal fast den Titel gewinnt, aber am Ende des Tages, weil es ja in Shawn Michaels Heimatstadt ist und in den Heimatstädten werden die ja immer schlecht behandelt, gewinnt er den Titel dann doch nicht. Oder? Nee, lass mich überlegen. Geht um die Unified Tag Team Teile, ne? Nicht um einen Einzeltitel. Ja, das weiß ich. Nee, ich schätze, dass die Ex gewinnt. Ich schätze, dass sie zum ersten Mal den Titel holen, weil die haben im Moment so viel neues Merchandise da von DX. Das verkauft sich dann irgendwie auch besser. Und ich glaube, obwohl das ja, wie gesagt, tatsächlich immer so ist, dass in der Heimatstadt von den Kämpfern sehen die meisten schlecht aus. Ja, ich tippe auf Chris Jericho und Big Show und ich tippe darauf, dass sich hier diese ein bisschen Auseinanderlebung von Shawn Michaels und Triple H nochmal so ein bisschen weiter fortsetzt und beim nächsten Abend in Raw sind sie dann wieder Freunde und das geht dann ein bisschen weiter, bis dann vielleicht zu WrestleMania 26 dann. Gegeneinander kämpfen? Ich könnte mir das gut vorstellen, ja. Die Gerüchte gibt's ja auch. Ja, die Gerüchte habe ich auch gelesen. Also das, wie gesagt, was bei mir irgendwie was nicht so ins Bild passt, ist, dass die jetzt gerade so viel neues DX-Merchandise ins Programm genommen haben. Weil wenn die jetzt letztlich wird das auch verkauft, dann wenn die müssen sie Ex im jetzt nicht Prinzip Titelträger sind. DX-Merchandise wieder, das können sie ja dann nicht mehr bewerben, ne? Letztlich ist das egal, ob die Champions sind oder nicht. Die Merchandise-Sachen, die verkaufen sich trotzdem. Nee, ich meine, wenn sie sich zerstreiten, dann gibt es ja kein DX mehr. Und dann können sie ja, die machen ja mal diese DX-Promos, wo sie diese ganze Werbung für ihr Merchandise machen. Und wenn sie zerstritten sind, können sie ja die Promos nicht mehr machen. Weißt du, was ich meine? Deshalb habe ich so den Das ist Eindruck, richtig. die, so ähnlich wie es gab ja immer die Gerüchte, dass John Cena zum Heel wird. Und dass es auch ganz gut wäre. Und das macht er ja offensichtlich auch nicht, weil er immer noch so viel Merchandise verkauft. Ja, ich denke auch, dass sie das auseinander, also dass die wirklich zu Rivalen werden, dass sie das noch ziemlich lange hinziehen werden und dann vielleicht dann auch irgendwie mit am Ende wieder Hände schütteln und fertig. Ja, mal gucken. So. WWE Championship Tables Match, ich freue mich drauf. John Cena gegen Sheamus. Ja, da bin ich mal höchstgradig gespannt. Jetzt fängst du mal an. Ich tippe auf John Cena. Knapper Gewinn und dann gibt es entweder bei Raw, bei einer Fernsehshow oder beim nächsten Pay-Per-View nochmal ein Rematch. Ich mache jetzt mal einen ganz radikalen Tipp. Und zwar gab es in einer der Sendungen ein Promo von John Cena, wo John Cena gesagt hat, und selbst wenn Sheamus gegen mich gewinnen würde, würde ich sofort noch am selben Abend die Rematch-Klausel anwenden und gleich ein zweites Mal gegen ihn kämpfen. Ich vermute, dass Sheamus bei diesem Pay-Per-View Cena irgendwie durch den Tisch knallen lässt, den Titel gewinnt und dass dann sofort hinterher das Rematch ist und Cena sich am selben Abend noch den Titel zurückholt. Das heißt, am Ende des Abends sage ich dann, Cena hat gewonnen und kriegt den Titel. Interessant wäre ja auch, wenn irgendwie dann am Ende irgendwie was passiert bei einer Attacke, wo zwei dann wirklich beide durch den Tisch fallen irgendwie. Beide auf der Ringecke, beide fallen irgendwie durch den Tisch, beide fallen nach draußen durch den Tisch. Quasi so eine Art Unentschieden, ne? Genau. Oder was auch interessant wäre, wenn es Rückkehr von Edge oder so gäbe. Das wäre natürlich noch besser, wobei ich das fast nicht glaube. Wobei im aktuellen WWE-Magazin, was gestern ankam, da gibt es ein Edge-Interview. Dann sich auch wieder fit sein, ne? Also die So Gerüchte langsam mal, gab ja. es ja schon bei Survivor Series, dass der eventuell bei Survivor Series zurückkommt. WWE World Heavyweight Championship, das bekloppteste Gimmick ever, Chair Match. Ja, das ist der Stuhl, der sitzt, der ist oben an so einer Stange befestigt und der sich. Nee, wer Gewinner ist, wer sich zuerst auf so einen Thron setzt, das ist dann halt der Ja, Stuhl. genau, aber der Stuhl ist oben auf der Stange und man muss sich oben auf der Stange auf den Stuhl setzen. Und das ist der Gewinner dann. Aha. Oder Das ist nicht? dann, das ist dann wie beim Ultimate X Match bei TNA, nur dass auf dem X noch ein Stuhl steht, auf dem du dich dann hinsetzen musst. Genau. Ja, das Also das ist ist wirklich ziemlich albern mit dem Stuhlmatch. ja, Undertaker gegen Batista. Ja, was sagst du? Ich sage erstmal gar nichts und warte, was du sagst. Nee, also Undertaker ist in einem gesundheitlich sehr schlechten Zustand. Batista will ich aber auch nicht als Champion sehen. Ich will beide eigentlich gar nicht als Champion sehen. Das ist das Problem. Aber man könnte natürlich, weil so hundertprozentig hat das ja bisher mit dem Heel-Turn von Batista noch nicht geklappt. Der wird ja doch noch zum Teil bejubelt. Und man könnte natürlich, wenn er jetzt auf irgendwie ganz unfaire Art und Weise den Titel hier gewinnt, dann könnte man ihn doch richtig gut als Bösewicht platzieren. Oder es gibt einen DQ-Sieg von Undertaker, weil Batista Undertaker irgendwie mit, wobei, nee, wenn er den jetzt irgendwie mit gegen die Ringtreppe haut oder mit der Ringtreppe zuhaut, dann ist das wahrscheinlich sogar erlaubt, ne, in einem Chairs-Match. Das ist wahrscheinlich das gleiche wie ein Tables-Match, da dürfen die auch mit anderen Gegenständen eigentlich. Das einzige Problem, was ich sehe, wenn ich jetzt sagen würde, Batista gewinnt, weil der dann als viel besser ankäme, der wäre dann der Gegner von Batista, der nächste. Also dann könnte man erst nochmal Rückkampf machen, aber dann müsste man sich ja schon überlegen, wie man für WrestleMania aufbaut. Und Da sehe ich im Moment auf der Babyface-Seite bei SmackDown nix. Keine guten Kandidaten. Es sei denn, man würde sich mal irgendwie trauen, Morrison oder so da hochzubringen, aber das passiert ja im Moment noch nicht. Und ich könnte mir aber vorstellen, wenn die Ex den Titel gewinnt, dann muss ja Jericho gleichzeitig jetzt weg von Raw. Dann hat er den Champion, den Tag Team Gürtel nicht mehr. Dann kann er vielleicht wieder einzeln kämpfen bei SmackDown. Und wenn Undertaker den Titel behält, könnte man nochmal Undertaker gegen Jericho aufbauen. Das würde mich auch interessieren. Das wäre auch eine gute Fehde. Mhm. Deshalb tippe ich auf Undertaker. In der Hoffnung, hinterher Undertaker gegen Jericho als Fehde zu bekommen. Ja, die Gerüchte gibt es für WrestleMania ja auch. Das wäre auch gut. Und ich mache jetzt hier meinen nächsten Risikotipp und hüppe auf Batista. Okay. Ja, und damit wären das fertig. Wenn ich ein Champion sehen würde. Das waren jetzt die 7 Matches auf der Card. Das waren, wie viele Matches sind das insgesamt? Das waren die 7 Matches auf der Card. Aha. Und wir haben, 1, 2, 3, 5 Unterschiede haben wir insgesamt. Das heißt also, es wird extrem spannend, auch bei Pay-Per-View gucken, aufgrund der Tipps. Ja, das wird ja ein hochgradiger Sieg, ein überzeugender Sieg für mich. Ja, man weiß es nicht. Ist wirklich sehr interessant. Ob jetzt Orton oder Kofi gewinnt, Jerry Show oder DX, John Cena oder Sheamus, also Batista oder Taker, alles sehr, sehr interessant. Für mich. Sehr, sehr interessant. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, der Tipp ist fast interessanter als der Pay-Per-View. Mhm. Aber häufig ist es natürlich dann so, dass, wenn man sagt, der Pay-Per-View wird bestimmt ganz langweilig, dann ist es vielleicht doch nochmal gut. Und da es der letzte Pay-Per-View im Jahr ist, vielleicht geben sie sich ja nochmal Mühe. Und lassen Sie sich nicht so sehr dazu, davon abschrecken, dass Sie gleich am nächsten Tag irgendwie eine 3-Stunden-Raw-Sendung machen müssen. Das übrigens, derbs schlecht platziert ist, 3 Stunden Pay-Per-View und direkt nächste Nacht 3 Stunden Raw auch für die Superstars, muss das ziemlich schrecklich sein. Ja, das Einzige, was dann, was gut ist, ist, dass das halt die Slammys sind, weil da können sie halt ein bisschen Zeit schinden durch diese Preisübergaben und... Das stimmt, das ist wiederum ein bisschen interessanter, aber das hätte man auch gut in normal 2 Stunden unterbringen können. Lass uns noch mal raten, wer wird denn deiner Meinung nach Superstar des Jahres bei den Slammys? Letztes Jahr ist es ja Chris Jericho geworden, wird er es wieder? Ich hoffe ja auf CM Punk, aber ich denke, nachdem die letztes Jahr einen Heel zum Wrestler des Jahres ernannt haben, wird er dieses Jahr mal ein Face kommen. Ich tippe fast auf John Cena, leider. Ich vermute auch, dass es John Cena wird. Ich glaube, CM Punk wird es nicht, weil die letzten Wochen ist er zu sehr damit seiner Midcard-Fehde beschäftigt gewesen und ist im Prinzip so ein bisschen aus dem Main-Event raus. Und ich glaube, wenn Jeff Hardy noch dabei wäre, wenn da diese ganzen Sachen nicht passiert wären, dann hätten sie Jeff Hardy gewählt. Mhm. Aber ich denke, das werden sie nicht machen. Nee, nie im Leben. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit seinen ganzen Anhörungen gelaufen ist. Es kommt tatsächlich... Jeff Hardy Rückkehr bei Raw, ja, das wäre... Er ist doch unschuldig und er wird quasi bei den Slammys zum Wrestler des Jahres gekürt und hat dann quasi so eine Rückkehr. Das wäre natürlich fantastisch. Ja, aber ich bezweifle es. Ich auch. Ja. Ich bezweifle auch eine Rückkehr von Edge beim Pay-Per-View. Ja, das ist auch nur, also das, so langsam müsste was passieren, wenn man Edge bei WrestleMania einsetzt. Aber es gab natürlich mal die große Überraschung mit Cena, der zurückkam und den Royal Rumble gewonnen hat. Sowas wäre natürlich auch denkbar, dass man sagt, Edge kommt beim Royal Rumble zurück und gewinnt sofort den Royal Rumble und wird damit sofort, kommt damit sofort in den Main Event von WrestleMania. Mhm. Wobei ich noch nicht sicher bin, wie das denn dieses Jahr laufen wird. Nach Royal Rumble kommt ja dieses mit den Elimination Chamber. No Way Out. Und eigentlich gewinnst du ja beim Royal Rumble deinen Title Shot bei WrestleMania, aber bei No Way Out, das war irgendwie ganz komisch im letzten Jahr. Ja, dass es ein Titel, 2 Title Shot gibt, dann wurde er ja aus diesem Triple Threat zusammengefasst, was aber ja eigentlich von der Logik her totaler Mist ist, ne? Ja, das fände ich nämlich auch blöd. Das können sie eigentlich nicht auch nochmal machen, um dann wieder zu sagen, oh, hups, da gibt's ja 2 Leute, die da Chance auf Titel haben, ja, dann machen wir zufälligerweise da ein Triple Threat raus. Das wäre logisch natürlich ziemlicher Mist wieder mal. Also es wäre besser, wenn man bei Royal Rumble einen Gewinner hat und wenn dann nur der Brand von denen, der nicht gewonnen hat, wenn da jemand von Raw gewinnt, dass sie dann nur eine Elimination Chamber für SmackDown machen und nicht für beide. Dadurch würde das natürlich auch wieder interessanter werden als zwei Elimination Chambers an einem Abend. Ja. Naja, mal gucken. Und dann haben wir ja noch eine andere wichtige Nachricht. Im Januar gibt es ja zum ersten Mal ein direktes Aufeinandertreffen zwischen Raw und Impact. Hast du das gehört? Ja, das war ja nicht zu überhören. Das hat Hulk Hogan ja bei der Ultimate Fighter Finale angekündigt. War ein interessantes Interview mit Joe Rogan. Hast du den gesehen, das Ultimate Fighter Finale? Nein. War ganz gut. Und dann auf jeden Fall wird Impact. TNA Impact wird am 4. Januar, und er hat wirklich auch WWE gesagt übrigens, wird am 4. Januar direkt gegen WWE live antreten. Und da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Was sagst du denn? Wird da TNA untergehen oder wird das vielleicht ein Überraschungserfolg? Zwar nicht so viel bei WWE, aber ausreichend, um sozusagen Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, ich bin da mal sehr gespannt drauf. Impact wird dann ja zum ersten Mal live ausgestrahlt. 2 Stunden live gegen Raw, und Raw hat dann ja auch 1 Stunde alleine. Zum zweiten Mal. Es gab schon einmal Impact live. Die waren mal irgendwann in Las Vegas und das war als die... Aber erst einmal live aus der Impact Zone. Ja, das ist richtig. Als sie in Las Vegas waren, das war live, als die auf dieses HD-Format gewechselt sind. Da hatten die auch so einen Spezial-Impact mit, wir fahren nach Las Vegas, und das war auch live. Das war aber am Donnerstag und nicht am Montag, das war auch 2 Stunden und nicht 3 Stunden. Und es war, wie gesagt, nicht in der Impact-Zone. Ja, Rogan meint ja, dass Impact damit jetzt auf ein 3er-Rating kommen wird. Davon gehe ich nicht aus. Ich denke, Raw wird ein normales Rating wie immer einziehen und dass Impact dann irgendwie so ein bisschen, Impact hat ja sonst immer 1er-Werte, dass die jetzt irgendwie auf 2,1 oder so kommen. Oh, das wäre schon sehr hoch. Also wenn sie auf 2,1 kommen, ich glaube, da gibt es einige, die schon bei TNA, die dann 2 Jahre ein Stück feiern. Also die... Ich denke, da wird es einige Zuschauer von Raw geben, die da auch mal bei TNA reingucken, und wenn TNA da Gutes plant und gute Action zeigt, dass sie da dann vielleicht auch hängen bleiben. Ja, wollen wir mal gucken. Also viele derjenigen, die bei Brian Alvarez in der Sendung so getippt haben, die sagen dann 1,5, 1,6, und das ist schon eigentlich relativ gut getippt. Aber wollen wir mal gucken. Ich bin gespannt. Mhm. Und ich bin auch mal gespannt, ob WWE jetzt irgendwie noch ankündigt, dass sie ihre Raw-Sendung auch um 3 Stunden verlängern haben am 4. Januar. Ist auf jeden Fall ein guter Einstieg ins neue Jahr. Ja, es wäre, wenn die Konkurrenz ein bisschen besser werden würde zwischen den beiden. Dann wäre das für die Wrestling-Fans nicht schlecht. Aber TNA müsste dann auch mal dazu kommen, dass sie diese ganzen albernen Storylines wegschmeißen, und weil die haben ja wirklich gute Wrestler. Und sich ein bisschen auf das gute Wrestling konzentrieren. Richtig. Thomas, was sagst du denn noch zu der traurigen Nachricht, dass Umaga bzw. Edward Fatu am 4. Dezember verstorben ist? Ja, sehr traurig, aber es wird wohl leider nicht der letzte Fall sein. Sieht ja so aus, dass der wohl ganz arge Drogenprobleme hatte, und dann Herzinfarkt ist ja ein relativ eindeutiges Zeichen. Ist richtig. Was sagst du denn dazu? Ja, sage ich ziemlich das Gleiche. Wird nicht der letzte Fall sein. Jetzt auch mit der Drogen-Wellness-Regeln und all Sachen, die WWE da aufgestellt hat, passiert das ja trotz allem jetzt wieder. Ja, vor allen Dingen, er ist ja durchgefallen durch die Tests und hat sich ja dann geweigert, in so eine Kur zu machen, um eine Drogenentwöhnung zu machen. Ja, man sollte die jetzt nicht mehr zur Verfügung stellen, sondern halt wirklich den Leuten fast mehr oder weniger aufzwingen. Ja, klar. Ja, nee, gut. Er wurde ja, deshalb musste er ja aus der WWE gehen. Ne? Also das haben die schon konsequent gemacht. Da haben sie gesagt, entweder du machst jetzt eine Entziehungskur oder du fliegst raus. Ja, ich meine, das sind die Folgen des Ganzen, dass man dem diese Kur mehr oder weniger aufzwingt und nicht sagt, kannst du machen oder kannst du nicht. Ja, aber das haben die schon an der Stelle richtig gemacht. Da muss man sagen, da hat er sich halt falsch verhalten. Ja, so das ist es. Ein bisschen traurig. Ich habe ein ganz interessantes Buch vor kurzem gelesen. wo es im Wesentlichen um diese ganzen Steroid-Geschichten ging. Da dachte ich auch, das ist wieder so ein typischer Fall. Wobei das bei ihm ja wohl auch nicht nur Steroide, sondern auch andere Drogen waren. Und zwar gab es früher mal vor 20 Jahren so eine Sendung American Gladiators. Da gab es ja vor kurzem nochmal diese Neuauflage mit Hulk Hogan. Weißt du, was ich meine, ne? Ja. Und bei den American Gladiators, da hat jetzt einer, der früher vor 20 Jahren diesen Nitro gespielt hat, der auch so ein Muskelpaket war, der hat eine Biografie geschrieben. Und als ich neulich in der E-Book-Suche von Libri, habe ich neulich Wrestling eingegeben und dann kamen so viele Wrestling-Bücher, Batista und Hogan und so, die gibt es jetzt mittlerweile auch als E-Books. Auch das ist ja interessant. Ne? Ja, nicht alle. Also die ganzen neuen gab es da nicht, die Ex oder so gab es nicht und von Hulk Hogan gab es halt das Ältere, aber das Neuere noch nicht, aber ein paar gab es halt. Und da kam auch das Buch, das war diese Biografie von diesem Gladiator hoch. Da dachte ich, das ist ja komisch. Was hat denn das mit Wrestling zu tun? Und dann habe ich mal so ein bisschen auf Amazon mir die Kritiken angeguckt, dachte, ach, das klingt ja ganz interessant, da kaufst du mal. Dann habe ich das gelesen. Und dann ist es im Prinzip so seine Geschichte aus, also im Prinzip die Lebensgeschichte, wie er dann als Kind mitbekommt, wie sein Bruder stirbt, wie er dann anfängt, Fußball zu spielen, also Football, American Football, und wie er anfängt, dann immer mehr zu trainieren, um Muskeln aufzubauen, damit ihn die anderen Jugendlichen nicht so ärgern. Und dann erklärt er halt, wie er über diesen Weg so in diese Ecke kommt, dass er anfängt, Steroide zu nehmen, um noch mehr Muskeln zu bekommen. Und wie wichtig das auch bei dieser Sendung American Gladiators ist. Weil das ist dann im Prinzip der Vergleich zum Wrestling. Das ist ja im Prinzip genau wie beim Wrestling, diese Gladiatoren, die mussten ja auch aussehen wie so muskelbepackte Superhelden, wie Batista quasi. Und dafür musste er halt auch extrem viel Steroide nehmen. Ja, er schreibt dann in dem Buch, was das so aus ihm ausgemacht hat und was das ausgelöst hat, dass er aggressiver geworden ist. Und die haben das auch einmal gemacht, deshalb kam ich jetzt gerade drauf. Die haben dann irgendwann mal angekündigt, zu der Zeit, als in der damals noch WWF diese Steroidprozesse waren, wo ja auch Hulk Hogan gegen Vince McMahon ausgesagt haben, haben dann die Produzenten von den American Gladiators gesagt, wir müssen jetzt auch auf Drogen testen, weil da gerade dieser Prozess mit der WWF ist, bevor wir da ein schiefes Bild rutschen. Und dann erklärt er, wie er quasi versucht, innerhalb einer Woche die Spuren von den Steroiden in den Körpern zu verwischen und dann irgendwie durch den Test zu kommen. Wobei die Tests waren dann nicht besonders ernst zu nehmen, sondern das war kein Problem. Und da, als er das erzählt, da hat er sich dann schon gedacht, das geht gar nicht, so schnell verschwinden die Spuren nicht aus meinem Körper, ich werde wohl meinen Job verlieren. Und wenn ich dann meinen Job verliere, dann muss ich mir überlegen, was mache ich? Und dann könnte ich es ja auch mal bei der WWF als Wrestler versuchen. Das hat er dann nicht gemacht, weil er nicht gekündigt wurde. Aber ich nehme an, dass weil er da viel über diesen Prozess bei der WWF erzählt und weil er später von den Wrestlern wie Kurt Hennig, die früher früh gestorben sind am Steroidmissbrauch, dass das deshalb bei der Suche nach Wrestling das Buch hochkam. Aha. Ist ein sehr interessantes Buch, kann man sehr schnell lesen, ist sehr einfach geschrieben, ist teilweise auch recht brutal und teilweise auch recht freizügig. Und habe ich aber dann in 2, 3 Tagen so durchlesen können. War ganz gut. Ja, das Stephen King hast du denn dann ja auch geholt? Ja, das habe ich noch nicht gelesen. Das hat als E-Book nicht ganz 1200 Seiten. Das ist als E-Book sogar noch unter 1000 Seiten, irgendwie so 980 oder so. Aha. Aber habe ich noch nicht angefangen. Ich lese jetzt noch ein Erzählband. Den will ich nach Möglichkeit heute zu Ende lesen. Und wenn ich damit durch bin, dann muss ich mal gucken, ob ich dann den Stephen King anfange. Ich habe noch so 6, 7 ungelesene Bücher auf meinem E-Book. Oder ob ich noch vor Weihnachten noch ein anderes kurzes dazwischen schiebe. Ich würde noch ein kurzes lesen. Ja, vielleicht. Also das Stephen King will ich auf jeden Fall um die Weihnachtszeit rum. Da sitze ich ja dann viel im Zug und so. Da will ich da auf jeden Fall mit anfangen. Auf welcher Seite bist du denn jetzt im Moment? Ich bin noch nicht wirklich weit. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich das jetzt erstmal weiter durchlese oder ob ich da nochmal mit warte. Wieso das denn? Ja, ich weiß nicht, aber ich, Wird's jetzt langweilig? nee, es ist nicht langweilig, eindeutig nicht. Aber warum willst du denn, musst du, wenn du jetzt irgendwas anderes einschiebst und was anderes liest, dann musst du bei dem Stephen King womöglich wieder von vorne anfangen, weil du wieder zu viel vergessen hast. Oder ganz vorne, da stehen ja auch so viele Personennamen, dann kommt man Das stimmt, das stört aber eigentlich nicht wirklich, diese ganzen Personennamen. Aber dann würde ich nicht jetzt mittendrin aufhören, sondern dann würde ich weiterlesen. Warum willst du nur mittendrin aufhören? Ja, ich muss mal gucken. Aber warum willst du denn mittendrin aufhören zu lesen? Hast du im Moment noch irgendein anderes Buch, wo du sagst, das muss ich jetzt unbedingt ganz schnell lesen oder was? Nee, ist nicht wirklich. Ja, dann lest das weiter. Das ist doch das Beste dann. Ja, hast du noch irgendwelche Neuigkeiten auf Lager? Ja, ich hätte ja, was das Thema Wrestling angeht, noch zu berichten, dass ich muss ja dieses Jahr ziemlich lange arbeiten. Das heißt, ich habe ja bis zum 22. Dezember wirklich Arbeitstage und dann erst ab 23. frei. Das ist natürlich eigentlich nicht so schön, hat aber auf der anderen Seite den Vorteil, dass ich die letzte Veranstaltung der European Wrestling Promotion in Hannover wieder am Hangar 5, die am 19. Dezember stattfindet, besuchen kann. Aha. Ich habe da lange überlegt, aber ich habe mir gestern, diesmal gibt es sogar bei Eventim Karten mit Saalplanbuchung und so, und habe mir gestern eine bestellt. Ich hatte jetzt überlegt, weil am 19. Dezember ist ja auch Schlag den Raab, ob ich zum Wrestling gehe oder ob ich Schlag den Raab gucke. Da habe ich aber gesagt, nee, ich gehe lieber zum Wrestling. Also am 19. Dezember ist wieder EWP-Veranstaltung. Dann werden wir, wenn wir am 23. aufnehmen, werde ich dann gleich berichten, wie es bei der EWP war. Ja. Und ob Ecky Eckstein seinen Interkontinentaltitel verteidigen konnte oder ob Dan Collins ihn gewonnen hat. Ja, na dann. Und ob Gangrel, der kommt ja glaube ich auch wieder, ob Gangrel weiterhin Heavyweight Champion ist oder ob es einen anderen gibt. Ja, dann mach das dann mal. Dann würde ich sagen, können wir unsere heutige Sendung schon Ja, beschließen. ganz Ich höre da kurz auch noch gerade, ganz. dass da unten, glaube ich, Besuch kommt. Da wird es nämlich laut. Ja, ganz kurz müsstest du noch was sagen zum Thema UFC 107 gestern Abend. Nee, muss ich nicht. DJ Penn hat überragend gegen Diego Sanchez gewonnen. Aha. Was heißt denn O? Nee, hier ist gerade etwas Ja, muss, ja, runtergefallen. deshalb dachte ich, ist irgendwas passiert. Ja, ist ein bisschen runtergefallen hier so. Der Computer? Nee, mein DVD-Fach hat sich gerade hier geleert. Naja, ja, das war unsere. Der Diego Sanchez, der Ringrichter hat dann in der fünften Runde abgebrochen. Der Diego Sanchez hat am Ende einen üblen, ganz, ganz üblen, tiefen Cut über ein rechten Auge. Also das war nachher so tief, da hättest du eine CD mit Hülle reinstecken können. Heide Ja, das Witte, ist das sah ja fies aus so. super Vergleich, da kann ich mir das jetzt ja bildlich vorstellen. Also deshalb mit Hülle, weil das wirklich so breit war. Das war nicht nur so ein schmaler Schlitz, das war wirklich so breit. Boah, das sah fies aus so. Heieiei. Mit diesem netten Bild vor Augen beschließen wir unsere heutige Sendung. Ja, und dann die anderen Kämpfe bei UFC 107. Und gestern war auch der Klitschko-Kampf, den hast du doch bestimmt gesehen. Nein, Boxen interessiert mich auch nicht. Und damit beschließen wir unsere Hast heutige du denn den Sendung. Klitschko-Kampf gestern nicht gesehen? Und wir sagen Tschüss. Ja, aber wir sind ja noch gar nicht so weit fertig. Trotzdem wirst du Thomas jetzt auch Tschüss sagen und wir werden uns dann verabschieden. Jawohl, verabschieden. Ja, und Tschüss.